It's important to recognize two things. First, the surge of unaccompanied children. Wir stellen hier zwei Dinge fest. Erstens, die Zunahme von unbegleiteten Kindern und Eltern mit Kindern, die über die Grenze am Rio Grande kommen. Zweitens, dass diese Menschen sich nicht vor unseren Grenzschutzbeamten verstecken. Wir verhaften sie in großer Anzahl. Ich bin 17 und ich komme aus Sabá in Colón. Dort ist alles schwierig. Wir sind gegangen, weil die Maras Druck gemacht haben. Wer nicht macht, was sie wollen, wird massakriert, wird abgeholt und getötet. Während wir uns um die richtigen Maßnahmen für diese Kinder bemühen, sollten deren Eltern in Zentralamerika alles dafür tun, dass sich ihre Kinder nicht in diese extrem gefährlichen Situationen begeben. Zudem ist unwahrscheinlich, ist, dass die Kinder hierbleiben können. Bei uns gegenüber wurden zwei umgebracht. Die waren mit mir in der Grundschule, einer 17, der andere 18. Die wollten sich der Mara nicht anschließen. Wir haben heute die höchste Anzahl Grenzbeamter im Einsatz und wir deportieren rund 400.000 Migranten jährlich. Die beherrschen hier alles. Wer? Die Polizei? Nein, die Mareros beherrschen den Stadtteil. Gibt es keine Polizei? Die kommt hier nicht rein. Und wenn sie kommt, gibt es Schießereien. Vor einem Jahr etwa wurden in einem Haus 10 Leute umgebracht, durchsiebt von den Kugeln der Mareros. Warum? Einfach so. Die kamen und töteten. Mexiko hat sich mit einer blutgetränkten Migrationspolitik beschmutzt. Wir sind die Handlanger der USA und verraten dabei Mittelamerika. Anstatt einen nicht gewalttätigen und würdevollen Transit für die Migranten zu garantieren, wird ein gewalttätiger Umgang mit ihnen provoziert, indem sie kriminalisiert und massiv im Transit behindert werden. Wenn Kinder nur noch weg wollen. Der mittelamerikanische Exodus. Ein Feature von Erika Harzer. Unbegleitete Minderjährige aus Mittelamerika in völlig überfüllten Abschiebezentren der USA. Kleine Kinder und Jugendliche liegen zu Hunderten eng nebeneinander in einem Raum. Maßlos überforderte Grenzbeamte, aufgebrachte US-Bürger und ein US-Präsident, der von einer humanitären Katastrophe spricht und im Sommer 2014 mehr Geld vom Kongress fordert. Die mittelamerikanischen Präsidenten fordert er auf, ihre Grenzen verschärfter zu kontrollieren, um diese Migrationswelle einzudämmen. Täglich kommen sie zu Hunderten über die Grenze in die USA, Kinder und Jugendliche aus Mittelamerika. Ohne Eltern, illegal. Diese Minderjährigen kommen aus Guatemala, El Salvador und Honduras, den Ländern des sogenannten mittelamerikanischen Dreiecks. Was hier vor sich geht, ist eine hochaktuelle Geschichte aus dem 21. Jahrhundert mit alten Rollenaufteilungen, in der diejenigen, die über Macht, Geld und Wissen verfügen, sich an denen bereichern, die nichts haben, am allerwenigsten irgendwelche Rechte. Ihre Heimatländer gelten nicht als Kriegsregionen und sind doch Länder, aus denen Kinder aus Angst um ihr Leben fliehen. Es sind Länder, in denen sich Rechtsstaatlichkeit zugunsten von Korruption in der Auflösung befindet und die Sicherheitskräfte, die eigentlich den Schutz der Menschen gewähren sollten, Bestandteile der Gewaltstruktur sind. Zum Beispiel Honduras. 5. Dezember 2014. Neues Stadtzentrum von Tegucigalpa, Hauptstadt von Honduras. Modernste Hochhausneubauten, Shopping-Malls und internationale Fastfood-Ketten. Der Präsidentenpalast, daneben das Hotel Marriott. Mehr als 2600 Kilometer entfernt von der Grenze zwischen Matamoros, Mexiko, nach Brownsville, Texas. Die kürzeste Migrationsroute. knappe 5500 Kilometer entfernt von Washington D.C., dem Regierungssitz der Vereinigten Staaten und Sitz der Interamerikanischen Menschenrechtskommission. Diese trägt heute im Noble Hotel Marriott ihre Einschätzung der Menschenrechtslage in Honduras vor. In su visita, la comisión constató, die Gewaltsituation im Land ist alarmierend. Neben der weltweit höchsten Mordrate gibt es in Honduras eine beträchtliche Anzahl Verschwundener. Auch die Anzahl sexualisierter Gewaltverbrechen ist beängstigend hoch. Dazu kommen gewalttätig ausgetragene Landkonflikte, um nur einige der Verbrechen aufzuzählen. Tracy Robinson, Präsidentin der Interamerikanischen Menschenrechtskommission, beschreibt ein Land, das politisch und sozial aus den Fugen geraten ist. Mehr als zwei Drittel der honduranischen Bevölkerung ist und bleibt arm. Zum Teil bitterarm, ernährt sich von Tortilla und Salz. Verhaftet im sozialen Abseits, ohne Zugang zu medizinischer Versorgung oder Bildung. Unabhängige Gerichte gibt es nicht. Und wenn ein Richter oder Staatsanwalt doch einmal souverän agiert, wird er abgesetzt oder ermordet. Die sogenannten Sicherheitskräfte sind Teil der alltäglichen Gewalt und stützen das auf allen Ebenen korrupte System. Statt einer gerechteren Verteilungspolitik schickt die Regierung Militärs auf die Straße. Die von Tracy Robinson vorgetragenen Fakten sind erschreckend und doch nicht neu. Schon seit Jahren ist Honduras das Land mit der weltweit höchsten Mordrate. Und das als vermeintlich nicht im Krieg befindliches Land. Vor allem junge Menschen haben kaum Chancen, der Gewaltspirale zu entrinnen. Wer kann, verlässt das Land. Ob mit oder ohne Schlepper. Während internationale Kommissionen anreisen, um auf die verheerende Menschenrechtslage in Honduras aufmerksam zu machen, versucht die US-Regierung, die Probleme mit verschärften Grenzkontrollen in den Griff zu bekommen. Nueva Esperanza, die neue Hoffnung. 10 Autominuten vom noblen Marriott entfernt. Ein Armenviertel. Nicht von der schlimmsten Sorte. Steil am Hügel gebaut, schwer zugänglich. Warentransport nur mit Allradantrieb möglich. Ende 1998, während dem Hurricane Mitch, weitgehend zerstört. Dutzende Häuser waren abgerutscht und dem Guasarique-Fluss davongetrieben. In Nueva Esperanza lebt die Familie von Ricardo in einem Häuschen unten am Fluss. Sie betreiben eine Pulperia, ein kleines Lebensmittelgeschäft. Damit halten wir uns über Wasser, sagt die Mutter. Es reicht zum Überleben, sagt Ricardo. Die Ware dafür schleppen sie meist selbst auf dem holprigen Feldweg den Berg hinunter. Vor Monaten träumte Ricardo von einem besseren Leben. Für sich und seine Eltern. Vater José erinnert sich. Ich habe es nicht mitbekommen, als er ging. War arbeiten an dem Wochenende. Er ging heimlich. Als ich Montag von der Arbeit kam, saß sie hier heulend mit einer Nachbarin. Ricardo ist weg, keine Ahnung, wo er steckt. Ich wurde nervös wegen meinem Jungen, rief ihn an, er hatte ja ein Handy. Er nahm ab und sagte, ich bin in Agua Caliente an der Grenze. Bist du wahnsinnig, sagte ich zu ihm. Warum bist du gegangen? Warum hast du nicht mit mir darüber geredet? Er ist einfach gegangen, dieser Kerl. Ich habe ihnen nicht erzählt, dass ich gehe. Ich wusste, sie würden mich festhalten, wenn ich etwas sage. Im Juni 2014 macht sich Ricardo alleine auf einen Weg, von dem er keine Ahnung hat, wie er ihn wird meistern können. Um Mitternacht bin ich los, erst zu Fuß, recht abenteuerlich. Am nächsten Morgen um 9 lag Honduras hinter mir. Da war ich schon in Guatemala. Am 12. hatte er Geburtstag. Da ging er los. Mit 35 Lempiras in der Tasche bin ich los. Und meinem Handy, das war alles. Ja, und die Klamotten, die ich anhatte und die Zahnbürste. Ich war 15, als ich losging, und als ich über die Grenze ging, war ich 16. Ich wollte eine bessere Zukunft für meine Eltern. Es ging schief. Was können wir schon machen? Per Anhalter durchquert Ricardo recht schnell Guatemala. Alles läuft gut für ihn. Er bekommt Essen geschenkt, manchmal auch etwas Geld. So kommt er voran. Auf einem Schnellboot setzt er gemeinsam mit weiteren 70 Migranten über den Grenzfluss Usumacinta und erreicht sicher Palenque in Mexiko. Von Palenque bin ich 110 Kilometer nach Tenosique in Tabasco gelaufen. Da sah ich zum ersten Mal den Zug und bekam Angst. Dann ging ich in die Herberge, in die La 72, wollte dort ausruhen. Tenosique, südöstlicher Zipfel vom mexikanischen Bundesstaat Tabasco. Typische Kleinstadt. Keine Besonderheiten. Erste Anlaufstelle für überwiegend honduranische Migranten. Sie queren Guatemala über die Nordroute durchs Departement Petén. Kaum besiedelt, großflächig Regenwald, archäologische Kultstätten, Kernlandgebiet der Mayas. Reiseziel internationaler Touristen. Durchgangsroute für Drogen- und Waffenhändler. Und für Migranten. Bis Tenosique hat Ricardo Elvir aus Nueva Esperanza schon mehr als 1000 Kilometer bewältigt. In überfüllten Bussen, per Anhalter auf Ladepritschen von Transportfahrzeugen, in kilometerlangen Fußmärschen. Ein kleiner Feldweg, Stadtrand von Tenosique. In Fußnähe zu Bahnhof und Gleisen. Standort der Casa Migrante La 72. Menores de edad, desde hace años. Seit Jahren kommen hier Minderjährige an, zu Hunderten. Sie sind zwischen 10 und 17 Jahren. In bodenlanger brauner Kutte, lässig das Seil um den Bauch gewickelt, an den Füßen Sandalen, so bewegt sich Fray Tomás durch die Herberge La 72 von Tenosique. Er ist Franziskanermönch und leitet dieses Haus, dem er den Namen Die 72 gegeben hat. Sommer 2010, Tamaulipas, Nordmexiko, unweit Grenzfluss Rio Bravo. Ein mehrstündiger Schusswechsel zwischen mexikanischem Militär und dem Drogenkartell Zetas. Das Militär erlangt Zutritt zu einer abgelegenen Farm. Fund von 72 Leichen, Migranten aus Mittel- und Südamerika. Die Migranten konnten oder wollten den Wegezoll nicht bezahlen. Bei so etwas fackeln die Zetas nicht lange. Das Wirtschaftssystem lässt die Menschen verzweifeln, vor allem die Ärmsten. Erst emigriert der Mann, dann die Frau, dann ältere Menschen, Minderjährige und so weiter. Es ist eine tödliche Wirtschaftspolitik, die diese Migration erzwingt. Anfangs suchten hier fast nur Männer Unterkunft. Dann kamen die Frauen. Sie haben andere Hygienebedürfnisse. Für sie bauten wir den Frauenschlafsaal. Danach eine kleine Klinik zur medizinischen Versorgung und dann einen vernünftigen Platz zum Essen, mit Tischen und Stühlen. Wir passen uns mit den Anbauten den Bedürfnissen der Migranten an. Die 72 ist ein offenes Haus. Anders als in den meisten Herbergen auf der Strecke können die Migranten hier bleiben, solange sie wollen, und sich auf die Weiterreise vorbereiten. Auf das schwierigste Stück. Entfernung Tenosique, Mexico City, rund 1000 Kilometer. Dort spaltet sich die Route auf in Weststrecke Richtung Tijuana zur kalifornischen Grenze, rund 2800 Kilometer. Massive Grenzbefestigung, Zäune, Bewegungsmelder. Arizona-Route, weniger Grenzbefestigung, dafür die Wüste als Todesstreifen. Entfernung rund 2200 Kilometer von Mexico City. Oder die Oststrecke über Reynosa oder Matamoros mit Querung des Grenzflusses Rio Bravo, rund 1050 Kilometer entfernt. Jahrelang waren die Waggons der Güterzüge, die Mexiko durchqueren, das bevorzugte Transportmittel für Migranten ohne Geld. Um auf ihnen mitzufahren, musste man fit sein, den Rhythmus beherrschen. Man durfte nicht schlafen und musste der Migra, den Migrationsbeamten oder den bewaffneten Wegelagerern rechtzeitig entwischen. Wer diese Kriterien nicht erfüllte, wurde von La Bestia, so nennen die Migranten den Zug, verschlungen. Für alle anderen war das Untier die sicherste und günstigste Lösung. Doch im zweiten Halbjahr 2014 verhindern Polizei und Militär mehr und mehr den Zugang auf die Züge. In der Herberge ist La Bestia Thema. Überhaupt die Frage, wie weiterkommen. Beim Frühstück, beim Abendessen, da sitzen Frauen mit ihren kleinen Kindern am Esstisch. Familien, alleinreisende Frauen. Einsame junge Männer, die alleine unterwegs sind oder sich in kleinen Gruppen zusammengefunden haben. So wie Ricardo aus Tegucigalpa es im Juni 2014 gemacht hat. Oder in dieser Novemberwoche der 15-jährige Franklin. Ich komme aus Honduras, aus San Pedro Sula, bin 15. Von zu Hause bin ich alleine los. Vor der Grenze traf ich zwei Kumpels. Einer war 15, der andere 17. Mit denen kam ich hier an. Sie wurden später beide hier verhaftet. Der schlaksige, hochgewachsene Franklin Josue könnte mit seinem jungen Gesicht auch locker als 13-Jähriger durchgehen. Er fühlt sich in der Herberge aufgehoben und bringt sich ein, wo immer er kann. Doch seine Geschichte zu erzählen, kostet ihn Überwindung. Immer wieder verdrückt er sich, macht sich unsichtbar, bis er wohl irgendwann für sich beschließt, dass er jetzt soweit ist und loslegt. Teníamos problemas. Nos sacaron de la casa. Sie schmissen uns aus dem Haus. Wer? Die Polizei? Nein, die Mareros, Maras. Was ist passiert? Sie gaben uns einen Tag zum Gehen. Sonst würden sie dafür sorgen, dass wir verschwinden. Warum? Weiß nicht. Was machten deine Eltern? Sie gingen weg und ich haute ab. Hast du Geschwister? Einen kleinen Bruder. Er blieb bei den Eltern. Ja. Maras sind kriminelle Jugendbanden, straff organisiert mit mafiaähnlichen Strukturen. Entstanden in den 90er Jahren in den USA. Aktiv in El Salvador, Guatemala, Honduras. Die bekanntesten sind Mara Salvatrucha und die Mara 18. Bekriegen sich gegenseitig. Aktiv im Drogen-, Waffen- und Menschenhandel. Kontrollieren ganze Stadtteile und Landstriche im mittelamerikanischen Dreieck. Auf dem asphaltierten Basketballplatz spielt ein kleiner Junge barfuß mit einem leicht ausgebeulten Ball, der größer wirkt als er selbst. Vor dem Frauenschlafsaal unterhalten sich ein paar Frauen. Ein Garifuner Junge schiebt sein Plastikauto immer und immer wieder vor dem Gesundheitsposten hin und her. Er ist mit seiner Familie hier, vertrieben aus einem kleinen Dorf an der Karibikküste Honduras. Das alles wirkt fast wie in einer Großfamilie. Und Franklin gehört dazu. Doch er erzählt nur abseits, will nicht, dass andere ihm zuhören. Die Angst vor der Bande sitzt tief. Ich bin alleine los, hab mir gesagt, pack deine Sachen. So kam ich hierher. Das hast du alleine entschieden? Ja. Mit niemandem gesprochen? Nein, mit niemandem. Warum? Ich hab dafür keine Zeit. Wegen der Angst? Ja. Der Angst, dass sie wiederkommen? Ja. Wer waren sie? Na, die 18. Was geht einem 15-jährigen Jungen durch den Kopf in so einem Moment? Die letzte Nacht zu Hause, die letzten Stunden im vertrauten Umfeld, bevor er sich ganz allein aus dem Haus schleicht. Was hast du gedacht? Hast du noch einmal dort geschlafen und dann? Nein, das ging nicht. Sie kamen ja abends. Da war die Oma und die Mama da. Und dann sagten sie, wir hätten Zeit bis zum Morgen, um zu verschwinden. Ich war bei meinen Vettern. Wir spielten. Mutter und Oma kamen und erzählten heulend, dass wir weg müssen. Mama sagte mir dann, warum. Oma und Tante begannen nach einer Unterkunft zu suchen. Es klingt beinahe normal, beinahe logisch, dass er diese Entscheidung trifft für sich in diesem Moment. Wie sie hunderte oder tausende andere Jugendliche ähnlich treffen, um diesem Kreislauf zu entfliehen. Im Bett habe ich die ganze Nacht nachgedacht. Was tun? Soll ich bleiben? Soll ich das Land verlassen? Ich gehe, das ist sicherer, war dann irgendwann meine Antwort. Noch in der Nacht habe ich alles vorbereitet. Frühmorgens war ich weg, ohne mich zu verabschieden, nicht mal von Mama. Ich nahm meine Sachen und ging los. Wie bist du los? Mit Angst. Mit sehr viel Angst. Die Haltestelle für Busse oder Taxis ist nicht weit. Trotzdem hatte ich Angst. Dort sind schon viele geschnappt worden. Es war 6 Uhr morgens. Mit einem Bus bin ich ins Zentrum von San Pedro Sula gefahren. Von dort dann die 180 Kilometer nach Copan Ruinas. Dort musste ich mich an der Polizei vorbeischleichen und danach durch einen Fluss. Am liebsten würde Franklin Josué nach Monterrey in den Norden Mexikos weiterreisen. Ganz legal, einen Aufenthaltsstatus in der Tasche. Dort würde er Arbeit suchen und wenn er erstmal was verdient hätte, Architektur studieren. Pläne faszinieren ihn. Auf dem Fußboden der Kapelle von La 72 sitzend, ausgestattet mit Lineal und Bleistift, zeichnet er im November 2014 auf ausgelegte Stoffbahnen akkurat Umrisse von Buchstaben. Bienvenidas las Madres. Willkommen die Mütter. November 2014. Tenosique. 43 Menschen, überwiegend Mütter, starten eine Rundreise durch Mexiko. Eine Karawane auf der Suche nach verschwundenen Angehörigen. Neben den Müttern ein paar wenige Väter, Ehefrauen und Schwestern. Sie kommen aus Nicaragua, El Salvador, aus Guatemala. 2014 ist es die 10. Rundreise. Ihre vermissten Angehörigen gelten als Verschwundene. Als Migranten waren sie allesamt in Mexiko unterwegs. Irgendwann brach der Kontakt ab, verloren sich die Spuren. Bei manchen schon seit mehr als 15 Jahren. Zu Migranten, die auf ihrer Suche nach einem vermeintlich besseren, sichereren Leben verschwunden sind, gibt es weltweit keine festen Zahlen, nur Schätzungen. Ihre Angehörigen vermissen sie und sind mit ihrer Trauer zu Hause meist allein. Egal ob in Afghanistan, in Eritrea, Mali, Syrien, dem Kongo, ob in El Salvador, in Guatemala oder Honduras. Lebend habt ihr sie genommen. Lebend wollen wir sie wieder. Immer wieder rufen sie diese Parolen. Die Fotos ihrer Liebsten umgehängt oder auf öffentlichen Plätzen ausgelegt, so hoffen sie auf Hinweise, auf Zufälle. Vielleicht ist der Sohn doch nur auf einen Bauernhof verschleppt worden, kommt dort nicht mehr weg, hat alle Kontaktzettel verloren oder er wurde irgendwann verhaftet, sitzt eine Strafe ab, als andere Person, mit falschem Namen. Bei Grenzübertritt legen die meisten ihre Identität ab. Eine Karawane von Fotos, Abbilder von Menschen, deren Spuren irgendwann unsichtbar wurden, sich auflösten. Ohne Abschied nehmen zu können, ohne Hinweise auf letzte Orte. Das Schicksal tausender von Menschen im 21. Jahrhundert. Namenlose, Menschen ohne Papiere. Unterwegs auf Routen, auf denen der Begriff Menschenwürde zu einem unaussprechlichen Fremdwort wurde. Längst jeglicher schützender Bedeutung enthoben. In ihren Heimatländern überleben sie nicht. Die reichen Länder wollen sie nicht und setzen horrende Summen dafür ein, die Grenzen gegen sie abzusichern. Die Wege bergen tödliche Hindernisse, bergen Entführung, Erpressung, Ermordung. Und schaffen sie es doch anzukommen, werden sie zu schattenhaften Wesen, als Illegale denunziert. Sie werden festgenommen, abgeschoben. Dorthin zurück, wo sie nicht überleben werden. Tagtäglich spielen sich solche Szenen ab. 66 Jahre nach Unterzeichnung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Nino Caressima, Gast der Karawane, Herkunftsland Italien, vertritt die italienische Bewegung zur Unterstützung von Migranten. Denn zeitgleich mit der Karawane in Mexiko beginnt in Lampedusa eine Italien-Rundreise. Sie fordert die Einhaltung der Menschenrechte für Migranten. Das Problem der Migration ist auch in Europa und in Italien, sobretodo. Wir haben auch in Europa und vor allem in Italien das Problem der Migration. Migranten aus dem Mittleren Osten und Afrika durchqueren Italien Richtung Norden, wo es Arbeit gibt. Es sind Kriegsflüchtlinge, wie die aus Syrien, aus Libyen oder Äthiopien. Oder Armutsflüchtlinge. Sie kommen übers Mittelmeer. Mindestens 25.000 Tote liegen laut offiziellen Zahlen in den Tiefen des Meeres. Alles Menschen, die hofften, es nach Europa zu schaffen. Nino Carissima wirkt schüchtern, zurückhaltend. Manchmal beinahe überfordert von all dem, was er hört. Immer wieder beschreibt er Parallelen zwischen der Abschottungspolitik in Europa und der USA. Die Ursachen sind dieselben. Wir reden von den ausgebeuteten Ländern, von Menschen ohne Rechte, die ein besseres Leben suchen und auf geschlossene und militarisierte Grenzen stoßen. Früher Abend. Am Zentralplatz von Tenosique. Passanten bleiben stehen, schauen sich die Fotos der Vermissten an. Darunter Migranten, die eben erst in Tenosique angekommen sind, die noch dabei sind, sich in Mexiko zu orientieren, die sich unauffällig bewegen wollen und doch sofort auffallen. Unermüdlich fragen die Mütter die Vorbeikommenden, zeigen auf ihren Sohn, ihre Tochter. Auf dem Platz sucht eine Mariachi-Gruppe zahlende Kunden. Irgendjemand engagiert sie für die Mütter. Ein spontanes, spezielles Ständchen, ein bewegender Moment. November 2014. Die Karawane verlässt Tenosique. Militär- und Polizeifahrzeuge fahren vorweg. 10 mexikanische Bundesstaaten, 24 Städte in 10 Tagen, annähernd 4000 Kilometer. Zu den Organisatoren der Karawane gehören Padre Fray Tomás, Leiter der Herberge La 72, und Marta Sanchez aus Mexico City. Tenemos las demandas que son obvias. Unsere Forderungen sind naheliegend. Würden die Menschenrechte der Migranten respektiert, würden in Mexiko nicht mehr so viele Migranten sterben. Mit ihren Mitstreitern organisiert Marta Sanchez Gesprächsrunden, führt Interviews, stellt politische Forderungen an Regierungs- und Migrationsbehörden. Als Mutter der Mütter tröstet sie, wo Tränen fließen, gibt Rat, wo er gebraucht wird, und umarmt, wo die Verzweiflung zu groß wird. Wir sind keine Organisation, die humanitäre Hilfe leistet. Wir wollen die Ursachen der Probleme bekämpfen, stellen politische Forderungen. Und wir benennen immer wieder die Gründe, warum diese Menschen abhauen und was ihnen auf dem Weg passiert. Das hat auch die Mütter verändert. Bei unserer ersten gemeinsamen Karawane haben sie, wenn überhaupt, ausschließlich über ihre persönliche Tragödie, ihren Schmerz geredet. Sie weinten ununterbrochen. Aus diesen vom Schmerz gezeichneten Müttern sind Kämpferinnen und Menschenrechtsverteidigerinnen geworden. Das erfüllt mich mit großer Zufriedenheit. Die Legalisierung ihres Status als Durchreisende sei für die Migranten überlebensnotwendig, betont Marta in jedem Interview. Nur so könnten sie davor geschützt werden, dass sie ausgeraubt, misshandelt, vergewaltigt und im schlimmsten Falle umgebracht würden. Eine utopische Forderung, die allein schon an der Migrationspolitik der USA scheitern würde. Doch auch in Mexiko gäbe es viele Widerstände dagegen. Lange Zeit wollten wir diese Netze der organisierten Kriminalität entlarven, die die Migrationsrouten beherrschen. Heute reden wir nicht mehr von organisierter, sondern von autorisierter Kriminalität. Die Verstrickung der Autoritäten in dieses Geschäft ist so offensichtlich. Dazu haben wir jede Menge Zeugenaussagen. Es sind Mitarbeiter unterschiedlichster Regierungsebenen, die für Geld Migranten passieren lassen. Für Marta eine eigentlich unfassbare Situation. Denn wie kann man Geld aus jemandem saugen, der es nicht hat? Aber die schaffen das. Die Migranten verschulden sich total, nehmen auf alles, was sie haben, Hypotheken auf, verkaufen alles, um das geforderte Geld aufzubringen. Worüber Marta sich empört, ist für einen jungen Mann aus Honduras Teil des Geschäfts. Er, wir nennen ihn Carlos, ist Coyote, ist einer derjenigen, die am Tráfico de Personas, am Schleusen der Menschen aus Mittelamerika in die USA, gut verdienen. Coyote steht für Schlepper, Schleuser, Fluchthelfer. Ein in weiten Teilen der Welt florierendes Geschäft. Dieses Geschäft ist heutzutage lukrativer als der Drogenschmuggel. Willst du in die USA, dann zahlst du dafür zwischen 5.000 bis 8.000 Dollar pro Person. Du durchquerst Honduras, dann Guatemala, dann Mexiko und kommst in den USA an. Und überall sind die Beamten in all das involviert. Anfang Dezember 2014. San Pedro Sula im Norden von Honduras. Die Industriemetropole des Landes. Standort unzähliger Billiglohnfabriken internationaler Konsortien. Umgeben von schnell anwachsenden Armenvierteln, in denen die Maras herrschen. Langsam fährt Carlos durch eines dieser Viertel. Immer wieder der hektische Blick in die Rückspiegel. Er ist unruhig, wirkt gejagt. Ständig geht sein Mobiltelefon. Eine SMS nach der anderen, dann ein Anruf. Ein besorgter Vater, der anfragt, ob, wenn ja, wann und für welchen Preis Carlos seine beiden Kinder in die USA bringen könnte. Carlos ist selbst vor Jahrzehnten alleine in die USA migriert. Ich kam damals nach Houston und traf dort auf Menschen, die alle in diesem Geschäft steckten. Ich war 14 Jahre alt, ein Kind, unschuldig und bereit, alles zu tun, wofür ich aufgrund des Alters nicht belangt werden konnte. So begann ich, Leute über den Rio Bravo in die USA zu schleusen. Finanziell war das großartig. 10.000 Dollar in einer Woche für einen 15- oder 16-Jährigen vermittelt dir den Eindruck, die Welt liegt dir zu Füßen. Carlos ist bei diesem Geschäft geblieben. Heute sind es vorwiegend Jugendliche, die er von Honduras in die USA bringt. Warum? Wegen der Armut in unserem Land. Wegen der extrem hohen Kriminalität in unseren Ländern. Anfang Juli 2014. Die angewachsene Zahl unbegleiteter Kindermigranten beherrscht die Medien. Präsident Obama schickt Vizepräsident Biden und Außenminister Kerry zu Gesprächen mit den mittelamerikanischen Präsidenten, um gegen die Schlepper vorzugehen, die das Leben der Kinder gefährden würden. Die Schlepper warben sehr gut und überzeugend. So boten sie den Familien Rabatt an, wenn sie zwei oder drei Kinder schickten. Sie boten Ratenzahlungen an und garantierten für die ausgehandelte Fixsumme mindestens drei Versuche. Sehr gute Angebote. Julia de Torres ist stellvertretende US-Botschafterin in Tegucigalpa, Honduras. Die US-Botschaft verzeichnet in ihren jüngsten Untersuchungen für 2014 weder einen Anstieg der Gewalt noch der vorhandenen Armut. Für Julia de Torres ist es also naheliegend, die Schlepper mit ihrer forcierten Werbeoffensive für die angestiegenen Migrationszahlen verantwortlich zu machen. Für die US-Regierung sind wir wichtig. Sie setzen alles daran, uns zu kriegen. Wir sind ihre Schuldigen an dem Problem, das sie heute mit der Migration haben. Willst du wirklich das Schleusen in Mittel- und Südamerika stoppen? Dann kontrolliere den Hunger. Kontrolliere ernsthaft die extreme Kriminalität. Dann kannst du das Schleusen von Menschen ohne Dokumente stoppen. So sehe ich das. Sicherlich riskieren viele Schlepper das Leben der ihnen für viel Geld anvertrauten Menschen. Skrupellose Geschäftsleute, die an ihrer Ware nur das Transportgeld interessiert. Die an den europäischen Außengrenzen alte, seeuntaugliche Boote gnadenlos vollpacken und Richtung Europa auf den Weg schicken und so das Mittelmeer zum Massengrab verwandeln. Aber Schlepper als Ursache des Problems zu benennen, was in so manchen Statements europäischer Politiker ebenso der Fall ist wie bei Obama, lenkt ab vom Kern des Problems und entlässt die, die eigentlich handeln müssten, aus ihrer Verantwortung. Ich will mich verbessern und meiner Familie helfen. Das ist meine Mission. Daheim geht es uns finanziell schlecht. Hast du mit ihnen vorher geredet? Ja. Was haben sie gesagt? Sie waren besorgt, meinten aber, du bist ja schon fast groß, weißt, was du tust. Haben Mädchen auch Probleme mit den Maras? Klar, die werden überfallen, ausgeraubt. Und hatte deine Schwester keine Probleme? Nur einmal wurde sie überfallen. Was sollen wir tun? Der soziale Auflösungsprozess schreitet immer weiter fort. Eine Regierungspolitik, die dem entgegensteuern würde, ist nicht vorhanden. Was nützt es Eltern, die in den USA oder Mexiko eine Arbeit finden konnten, wenn zu Hause ihre Familie zerfällt, ihre Kinder sich kriminellen Banden anschließen, wenn sie schutzlos sind, weil es keine staatliche Instanz gibt, die sich für diese Kinder einsetzen würde? Padre Flor Maria Rigoni, seit 1998 Leiter einer Migrantenherberge in Tapachula im Süden Mexikos, unweit der guatemaltekischen Grenze, hat im Laufe seiner Jahre in Tapachula tausende Geschichten von Gestrandeten gehört. Ein Jugendlicher mit 14 oder 15 erhält von den Banden die Aufforderung, du kommst zu uns. In 3 Tagen soll er sich entscheiden. Bei einem Nein wird er umgebracht. Wir hatten hier eine Zeugin, vor der 2 Menschen enthauptet wurden. Die Warnung an sie, wirst du nicht unsere Geliebte, ist es aus mit dir. Als Jugendlicher gehörst du uns. Heute ist es nicht mehr die Armut, es ist die Gewalt, warum junge Menschen abhauen. Die Armut ist nicht mehr so sichtbar, du bist sie gewohnt, aber wenn der Armut die Würde genommen wird, wirst du zum Tier, das überleben will mit kriegerischer Mentalität. Du akzeptierst Dinge, die du in Friedenszeiten nie akzeptieren würdest. Im November 2014 veröffentlicht ACNUR, das UNHCR-Büro in Mexiko, die Broschüre Arrancados de Raíz, die Entwurzelten. Alarmierend darin ist die Aussage, annähernd 49% der aus El Salvador, Guatemala und Honduras stammenden Kinder sind aufgrund von Gewalterfahrungen oder Angst davor aus ihren Ländern geflüchtet. Diese Kinder müssten unter internationalen Schutz gestellt werden. Deswegen kann ich es nicht akzeptieren, dass Comar heute viel mehr Anträge der Flüchtlinge zurückweist als früher. Comar ist die mexikanische Kommission zur Unterstützung der Flüchtlinge. Verglichen mit dem Abschiebeapparat kaum sichtbar und angesichts der von ACNUR vorliegenden Untersuchung extrem unterfinanziert. Comar hält sich sehr verschlossen. Interviews sind Mangelware. Von 1.296 im Jahr 2013 gestellten Asylanträgen wurden laut Comar nur 270 positiv entschieden. Mexiko als Transitland tut sich schwer, mit dieser Situation der angestiegenen Gewalt in den 3 mittelamerikanischen Ländern umzugehen und der dortigen gewalttätigen Vertreibung. Wer es sich leisten kann, sucht sich einen Schlepper. Einen von Hunderten, die sich tagtäglich anbieten. $8.000 für Erwachsene, $6.000 für Minderjährige. Sie überqueren mit ihnen die Grenzen zwischen Honduras und Guatemala, zwischen Guatemala und Mexiko und begleiten sie bis in die USA. Geld gibt dir vielfach Macht. Überall hast du Bekannte. Jede Sperre hat ihren Preis. Jeder Polizist hat seinen Preis. Sag dir, gib mir. $2.000 bleiben dir. $6.000 werden verteilt. Unter Polizisten, Beamten, egal von welcher Einheit der verschiedenen Polizeistellen, ob von der Justiz oder der Regierung. Da bleibt das Geld. Dann kommen heute noch die Kartelle dazu. Vor ein paar Jahren waren die noch nicht beteiligt. Heute zahlst du auch Quoten an die Kartelle, um an die Grenze zu kommen. Es ist heute eines der lukrativsten Geschäfte, sowohl für die Beamten wie auch für uns Schleuser. Mit 10 Leuten bewegst du $80.000 in 10 Tagen. Nicht nur ich, da sind tausende Schleuser. Von Honduras aus bereite ich alles vor. Ich kann dir mein Telefon zeigen, all die SMS von dem Beamten an der Grenze. Ich komme morgen vorbei, komme am Samstag, komme am Sonntag oder Montag. Es ist ein Netz. Es ist wie ein Kuchen, dessen Stücke verteilt werden und der alle glücklich macht. Du musst durch Guatemala. Du kommst ohne Papiere nach Guatemala. Aber sie wissen schon, dass du dort durchkommst. Sie warten auf ihr Stück vom Kuchen. Sie wissen, da kommen ihre $100 an. Wie sollten sie dich nicht durchlassen? Danach reist du durch Mexiko. Du weißt, du musst durch rund 17 Sperren. An allen 17 Sperren lässt du etwas. Und was? Geld natürlich. Für die Migranten, die mit Schleppern reisen, sind diese Kontrollen kein Problem. Doch die Migranten, die alleine unterwegs sind, werden dort abgegriffen, verhaftet und sofort in ihre Heimatländer deportiert. Tausende jährlich. Sie sind die Überflüssigen im globalen Verwertungssystem. Ihre Zahlkraft ist nicht vorhanden. Ihre Arbeitskraft wird nirgendwo mehr wirklich gebraucht. Die USA benötigen die lateinamerikanischen Migranten als Arbeitskräfte. Ohne diese Menschen wären sie nicht die Wirtschaftsmacht, die sie sind. Aber ihre Migrationspolitik gilt nur für wenige, nur für die, die gebraucht werden. Auf der anderen Seite benötigen die Ausgangsländer die Geldsendungen der Arbeitsmigranten. Es ist ein perverser Kreislauf. Die Heimatländer wollen diese Art der Migration wegen der Geldsendungen. Diese Remessas sind wichtige Säulen der nationalen Wirtschaft dieser Länder. Padre Fray Tomás erlebt die unmenschlichen Auswirkungen dieses Teufelskreises täglich in seiner Arbeit. In der Herberge von Tenosique weist eine Landkarte der besonderen Art die Migranten auf die Risiken hin. Rote Punkte warnen zum Beispiel vor gefährlichen Regionen. Gemalte Pistolen markieren Orte, in denen Überfälle und Entführungen zur Tagesordnung gehören. Dollarscheine markieren die Punkte, an denen die Banden ihren Wegezoll, ihre $100 einfordern. Der 16-jährige Ricardo Elvir ist mittlerweile wieder zurück bei seinen Eltern in Nueva Esperanza in Tegucigalpa. Ich habe mir La Bestia als normalen Zug vorgestellt. Als ich ihn dann in echt sah, wollte ich umkehren, aber dafür war es zu spät. Zweimal fiel Ricardo den Citas in die Hände. Beim zweiten Mal warfen sie mich vom Zug, als der Zug mir das Bein verstümmelte. Das war meine Begegnung mit den Zetas. Der Zug fuhr los und vor mir saßen rund 15 Migranten. Ich sah, wie von links und rechts jeweils 5 Personen von unten auf den Zug sprangen. Dachte, das wären auch Migranten. Ich drehte mich kurz um und als ich wieder nach vorne schaute, sah ich, wie sie die anderen verprügelten. Da wollte ich die Leiter runter, um vom Zug zu springen, aber jemand hielt mich am Hemd fest. Er wollte die $100 von mir. Ich konnte ihm nicht mal antworten, da hatte er schon zugeschlagen, mit einem Stahlhandschuh mitten ins Gesicht. Als ich das Blut sah, wurde ich wütend. Wir prügelten uns. Und dabei konnte ich ihn vom Zug stoßen. Da kamen von vorne schon 2 andere. Ich sah immer noch Sterne. Einer der Zetas zog die Pistole und der andere trat mir gegen die Brust, sodass ich stürzte. Ich versuchte noch aufzustehen, aber da war der Zug schon über meinem Bein. Ich sah vor meinen Augen mein Leben an mir vorüberziehen. Das ist alles, was ich sagen kann. Der Zug fuhr weiter und weiter und mindestens 4 Räder fuhren über mein Bein. Ich schrie und wollte mich hinstellen, aber es ging nicht. Warum gerade ich? Ich habe doch nichts Schlimmes gemacht. Warum passiert mir sowas? Mein Traum war aus. Ich heulte und schrie und war wütend auf diese Kerle, die mich runtergeschubst haben. Ein Fruchtsaftlieferant entdeckte den halb verbluteten Ricardo neben den Gleisen und brachte ihn auf seinem Lieferwagen ins nächstgelegene Krankenhaus. Er rettete ihm das Leben. Für die Menschen, die entlang der Bahngleise wohnen, gehört Ricardos Schicksal zum Alltag. Es macht ganz schön traurig zu sehen, wie der Zug diese Körper zerstört. Aber was können wir schon tun? Nichts. Wenn der Zug Fahrt aufnimmt, klettern sie hoch. Und dann tötet sie der Zug. Das ist furchtbar. Traurig. Traurig. Du hast noch mit ihnen geredet und dann ist alles aus. Diese armen Jungs. Da wurde einer getötet und dort vorne und hier auch. Entlang der Bahngleise suchen auch die Mütter der mittelamerikanischen Karawane nach ihren Verschollenen. Mit den Fotos vor sich laufen sie an den Häusern und Hütten vorbei und stellen ihre Fragen. Immer die Hoffnung vor sich hertragend, sie könnten dort gesichtet worden sein und es gebe Hinweise auf ihren jetzigen Aufenthaltsort. Ende November 2014, im mexikanischen Bundesstaat Veracruz, mitten im Nichts. Langgestreckte, hermetisch abgesicherte und bewachte Mauern. Die Eingangstore sind einer Festung gleich bewacht. Das Abschiebegefängnis von Acayuca. Für die Karawane gehen die Tore auf. Auch die begleitende Presse wird zugelassen, allerdings nur in den Vorhof. Horacio Alcocer, Leiter der Abschiebestation, führt die Mütter durch die Anlage. 540 Migranten sitzen zu der Zeit dort ein und warten zwangsweise auf ihre Abschiebung in die Heimatländer. Die Anlage bietet insgesamt Platz für über 800 Personen. Die Anzahl der Personen ist enorm gestiegen. Darunter sind auch viele Minderjährige oder Frauen. Sehr viele Frauen. Die Mehrheit sind immer noch Männer über 18. Die Kleinsten sind ein paar Monate alt, bis hin zu 17 Jahren. Die Kinder bis 12 werden getrennt untergebracht, hier im Frauentrakt. Die 13- bis 17-Jährigen sind im jugendlichen Trakt, nicht bei den Erwachsenen. Die Mütter suchen in Registern erst mit Namen und dann mit Geburtsdaten nach Hinweisen auf ihre Angehörigen. Denn die legen bereits bei Grenzübertritt meist ihre Identität ab, weil sich selbst zu sein nur Schwierigkeiten bringen könnte im Dschungel der Menschenjäger. Horacio Alcocer erzählt, dass die Migranten bis maximal 60 Tage in einem solchen Abschiebegefängnis untergebracht bleiben können. Und dass Kinder oftmals von ihren Schleppern im Stich gelassen würden und dann bei Kontrollen von Migrationsbeamten aufgegriffen und in die Anlage gebracht würden. Hier müssen sie deren Nationalität klären und mit Hilfe der jeweiligen Konsuls die Familien auffinden, um sie dann in ihre Heimatländer abschieben zu können. Durch vergitterte Fenster können die Mitglieder der Karawane vom Vorhof aus für einen kurzen Moment mit Kindern im Gefängnistrakt reden. Doch schnell werden die Kinder dann von dort verlegt. Die Öffentlichkeit soll so wenig wie möglich über sie erfahren. Während die Karawane unterwegs ist, befördern die Züge keine Migranten. Die Waggons sind menschenleer. Nur ein paar schwer bewaffnete Sicherheitskräfte fahren auf dem Zug mit. Doch diese neuerliche Sicherheitsmaßnahme wird die Migration genauso wenig stoppen wie anderswo das Verlängern von Zäunen, das Hochziehen von Mauern, solange die Ursachen weiter existieren. Sie wird die Menschen nur auf noch gefährlichere Wege verdrängen. Und es werden weiterhin zu Hause in Honduras, in El Salvador, in Guatemala oder Somalia, Sudan oder dem Kongo Mütter, Väter, Ehefrauen oder Geschwister verzweifelt auf Lebenszeichen der Gegangenen warten. Dezember 2014. Nueva Esperanza, Tegucigalpa, Honduras. Ricardo Elvira hat sich langsam an seine Prothese gewöhnt. Er arbeitet nun komplett im kleinen Laden der Mutter mit, hat einen kleinen Kredit aufgenommen, um das Angebot zu erweitern. Trotz Prothese schleppt er die Waren zu Fuß den steilen Weg hinunter. Und er träumt wieder, wenn auch von anderen Dingen als vor seinem unseligen Migrationsversuch. Ich habe versucht, Fußball zu spielen. Das ist aber nicht einfach. Normalerweise bewegst du dich mal so, aber jetzt muss ich auf dem anderen Bein stabil bleiben, um dann mit der Prothese den Ball zu bewegen. Vorher war ich Rechtsfuß, nun muss ich mit links schießen. Schwierig. Doch ich lerne, mit der Prothese umzugehen. Die EU hat laut Amnesty-Bericht zwischen 2007 und 2013 fast 2 Milliarden Euro für den Bau von Zäunen, hochentwickelten Überwachungssystemen und Grenzkontrollen ausgegeben. Die USA versuchen seit 2006, die Einwanderung an der Grenze zu Mexiko einzudämmen. Dazu zogen sie auf rund 1.100 Kilometern eine Zaunbefestigung hoch, ausgerüstet mit Kameras und Bewegungsmeldern und verdoppelten die Zahl der Grenzbeamten. Allein 2012 gaben sie fast 18 Milliarden Dollar für ihre Grenzsicherung aus. 2014 waren weltweit 57 Millionen Menschen vertrieben infolge von Krieg, Terror oder Hunger. So viele Flüchtlinge wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. 2014 sind von Mexiko und den USA knapp 74.000 Menschen wieder zurück nach Honduras geschickt worden. Wenn Kinder nur noch weg wollen. Der mittelamerikanische Exodus. Ein Feature von Erika Harzer. Es sprachen Katja Bürkle, Klaus Brockmeier, Sebastian Weber, Werner Hertel und andere. Ton und Technik Miriam Böhm. Regie Ron Schickler. Redaktion Katja Huber. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Deutschlandradio und dem Westdeutschen Rundfunk 2015.